Verfälschungen der Erinnerung hat Hirsch, wie er mehr als einmal betont, bei diesem ersten Erzähler in keinem Punkte feststellen können. Jesus hat demnach fraglos in Markus dem Ersten das Ideal eines objektiv referierenden Biografen gefunden. Wie ganz anders schaut doch das schriftstellerische Bild aus, das Hirsch uns von dem Verfasser des zweiten Unterevangeliums entwirft. Allerdings muss für diesen Autor, Markus dem Zweiten, als Entschuldigung angeführt werden, dass er nicht als Augenzeuge selbst Erlebtes niederschrieb, sondern einerseits bereits schriftlich existierende Vorlagen bearbeitete, andererseits gezwungen war, aus der mündlichen Tradition zu schöpfen. Markus der Zweite ist eigentlich nur ein Kompilator, kein origineller Berichterstatter. Und welche schriftstellerische Aufgabe hatte sich, nach Hirsch, dieser urchristliche Autor gestellt? Zu seiner Zeit, er schrieb angeblich in den 60er Jahren, gab es nach Hirsch bereits drei verschiedene Evangelien. Das eine, das kostbarste Stück, hat der Leser soeben schon kennengelernt. Es ist die objektive Musterbiografie des Lebens Jesu von dem Augenzeugen Markus dem Ersten. Das zweite Stück, von Hirsch als Zwölferquelle gekennzeichnet, ist lange nicht so wertvoll wie Markus der Erste. Es entstand ein Menschenalter später und erweist sich nach der Ansicht von Hirsch schon so tiefgreifend mit Gemeindelegende durchwachsen, dass es unmöglich ist, hier mit Bestimmtheit noch einen Echtheitskern herauszuschälen. Das dritte, angeblich noch vorhandene Unterevangelium interessiert uns in diesem Zusammenhang noch nicht. Der Autor Markus der Zweite soll sich nun, wie so manche urchristliche Männer, gesagt haben, man täte zwecks historischer Untermauerung unseres modernen Kultes ein gutes Werk, wenn man die beiden getrennt umlaufenden Gemeindeschriften, Markus der Erste und die Zwölferquelle, zu einer Einheit verschmelzen würde. Nach Hirsch soll unser Autor eigentlich nicht zwei Evangelien zusammengearbeitet, sondern nur das eine alte Evangelium, das in seiner Gemeinde galt, neu gestaltet haben, indem er es mit Hilfe einer anderen Gemeindeschrift, der Zwölferquelle, sozusagen modernisierte, das heißt, dem Kultus der 60er Jahre dienstbar machte, was ja fraglich auch nichts anderes bedeutet als Zusammenarbeiten von zwei Quellen. Alsbald setzte er auch sein Vorhaben in die Tat um. Es lässt uns aufhorchen, wenn wir von Hirsch hören, dass Markus der Zweite seine Verschmelzungsarbeiten nicht als rein mechanisches Ineinanderfügen verstand, dass er also nicht bloß ein Klempnermeister spielte. Scheu vor dem heiligen Wortlaut der anerkannten Evangelien wohnte nicht in seiner urchristlichen Brust. Eben darum brauchte er keine handwerksmäßige Arbeit zu liefern, sondern konnte den vorgefundenen Erzählungsstoff nach seinen künstlerischen Einsichten kneten und gestalten. Christliche Bedenken waren natürlich bei solcher psychologischen Grundeinstellung des Autors nicht am Platze und, wie gesagt, auch gar nicht vorhanden. Dass ein urchristlicher Evangelienschreiber mit derartiger Geistesverfassung unmöglich ist, wollen wir vorläufig einmal vergessen. Markus der Zweite, so wie ihn Hirsch entdeckt hat, ist also ein Autor, der seine Quellen meistert. Wenn es ihm notwendig dünkt, zögert er keinen Augenblick, den Wortlaut direkt zu misshandeln, zu zerstückeln und Teile davon auf den literarischen Abfallhaufen zu werfen. Was sollte ihn auch veranlassen, sanktionierte Evangelien anders und vorsichtiger und konservativer zu betrachten und zu behandeln als beliebige Profanschriften? Studieren kann man die brutale Behandlungsweise an den Augenzeugenevangelium des Markus des Ersten. Wie verfuhr Markus der Zweite mit diesem kostbarsten, bekanntesten und geachtetsten Evangelium der Urchristenheit? Rundheraus, er ist wie mit einer Heckenschere über den Bericht des ersten Erzählers hingegangen. Um Platz für die Stücke seiner zweiten Vorlage, der Zwölferquelle, zu bekommen, schnitt er aus der ersten Vorlage ohne Zaudern heraus, was ihm minderwertig schien. Und das sind nicht nur etwa einzelne Wörter oder kleine Sätze, sondern sogar mancherlei umfangreiche Erzählungspartien. Beispielsweise streicht er, angeblich aus kultischem Interesse, die Gleichnisse von der selbstwachsenden Saat und vom Senfkorn, um ein anderes, nämlich das vom Sämann, einzurücken. Für seinen Geschmack also waltete doch wohl kein dogmatisch-kultisches Interesse, war eben das letzte Gleichnis schöner und passender, obwohl es als Erzeugnis der Legende kein echtes Wort Jesu gewesen ist. Hirsch ist nicht recht dahinter gekommen, ob Markus II. Ein geschickter oder ungeschickter Kompilator war. Einmal heißt es von ihm, er zerstört die szenische Situation, oder er wiederholt mit unmöglichem Anschluss eine Schilderung noch einmal und erzielt dadurch eine holprige Darstellung. Er verrät überhaupt nirgends eine klare Anschauung von der geschichtlichen Abfolge in Jesu Wirksamkeit. Daneben aber hören wir, dass er durch sinnvolles Streichen einen genau überlegten guten Aufbau zu Wege bringt. Schriftstellerische Marotte von Markus II. Ist es, gelegentlich stilistische Variationen dadurch zu schaffen, dass er eine Sache mit anderen Worten ausdrückt, als sie seine Vorlage aufweisen. Willkürlich, doch wohl kaum, um dem modernen Kult seiner Zeit zu dienen, macht er aus einem unreinen Geist eine Legion. An der im Augenzeugen-Evangelium stehenden Geschichte von der Speisung der 4000 gefällt ihm das meiste nicht, daher dichtet er es energisch um. Hirsch meint zwar, nicht eigentlich Markus II., sondern die Gemeindelegende hätte hier wohl so kräftig umgeformt. Es sind vor allen Dingen die historischen Zahlenangaben in dieser Speisungsgeschichte, die dem Autor nicht gefallen. Darum macht er aus den 4000 kurzweg 5000. Aus den 7 Broten, ein paar Fischen und den 7 Körben bei Markus I. werden unter seiner Feder 5 Brote, 2 Fische und 12 Körbe. Im Großen und Ganzen muss Hirsch den Kompilator selbst für einen selbstständigen Umgestalter oder deutlicher ausgedrückt für einen Dichter erklären. Vom Dienst am Kultus kann also eigentlich keine große Rede sein, denn für die große Mehrzahl seiner Änderungen hat Markus II. Sicher keine Überlieferung hinter sich. Wie unsere kurze Überschau bestätigt, ist es Hirsch tatsächlich gelungen, in Markus I. und Markus II. Zwei urchristliche Evangelienverfasser zu entdecken, von denen jeder in seiner Art eine scharf geprägte schriftstellerische Individualität darstellt. Erscheinen sie nicht zum Greifen plastisch, diese zwei Männer? So sehr es uns reizt, diese beiden Autoren sofort kritisch aufs Korn zu nehmen, wir wollen an uns halten und erst noch den Mann gebührend einführen, dem Hirsch den Klempnertitel verliehen hat.